Was wir brauchen, das ist nicht von Verwaltung als solche unabhängige Rahmenbedingung für Integration, die eigentlich als solche, als Gesamte, wir können nicht abhängig sein von guter Charakter, so ein Beamter oder sowas. Das ist eigentlich, muss ausgeschlossen werden im Rahmen des Gesetzes, die wir fortschreiben werden. Es ist auch mir auch klar, das habe ich schon auch mehrere Male bei Diskussionen gesagt, dieses Gesetz, was wir jetzt, ich hoffe, dass quasi angenommen wird, er kann nur funktionieren in zusammen mit Antidiskriminierungsgesetz oder diesem Gleichstellungsgesetz. Man muss diese Rechte, was dort fortgeschrieben sind, man muss die bestimmt auch an bestimmten Stellen auch erkämpfen. Und dafür braucht man auch Instrumentarium. Ja, in diesem Pandown sehe ich eigentlich diese zwei Gesetze. So, und eigentlich, wenn wir jetzt über interkulturelle Kompetenzen sprechen, das ist genau das Problematik. Ja, bestimmte, wir wollen nicht Migranten irgendwie bevorzugen. Das ist überhaupt nicht auch Intention dieses Gesetzes. Wir möchten, dass die Menschen gleichwertig sind in ihren Kompetenzen. Das ist eigentlich absolut wichtiger Punkt in diesem Gesetz. In diesem Sinne, interkulturelle Kompetenzen, so wie manche auch Migranten, die formulieren, die sind auch nicht genügend. Und in Bezug auf, sagen wir, was wurde gesagt, in Bezug auf dieser quasi gesamte Angebot für Migranten. Interessanterweise, dieses gesamte Angebot kann man in bestimmten Migrantenorganisationen bekommen, die tatsächlich machen von Anfang an Betreuung von Menschen, die gerade neu eingekommen sind, die Menschen, die Arbeit suchen, die Menschen, die Bildung suchen. Dieses gesamte Angebot kann man tatsächlich in manche Migrantenorganisationen finden. Und da muss man da lernen, wie man das macht. Ja, wie das, sagen wir, kunstvoll wird, verschiedene Projekte gemacht und so weiter. In dieser Hinsicht, in Berlin gibt es auch dafür gute Beispiele. Die ganze Diskussion, die hier läuft, beinhaltet einige grobe Fehler. Also einmal ist das, dass man Integration oder Unterintegration nur diese funktionale Integration versteht. Und die emotionale und kulturelle Aspekte werden irgendwie ausgeblendet. Und vielleicht noch ein Punkt, was mich wirklich auf die Palme bringt, wenn ich das höre, was ich vor 20 Jahren mal in Form eines Briefes bekommen habe. Deutschland braucht jetzt Ingenieure aus Russland, Ärzte aus Polen und Informatiker aus Indien. Also da denke ich mir, weil so einen Brief habe ich auch vor 20 Jahren bekommen. Ja? Wir brauchen keine Diebe, keine Wirtschaftsschmarotzer. Was für ein Vorrecht hat Deutschland, um eben nur das Beste für sich zu beanspruchen und noch umsonst zu bekommen? Also das ist so was wie ein Laden, wo man nicht bezahlen muss. Man nimmt sich das Beste, pickt sich das Beste heraus und die anderen sollen bleiben. Dort, wo sie sind, die nichts können. Und das, was Deutschland noch bekommt, wird dann irgendwie so behandelt, dass genauso wie die Aussiedler in den ostdeutschen Städten, die endlich mal abhauen, weil sie es nicht mehr ertragen können. Also ich denke, dass ein Umdenkenprozess notwendig ist, um einiges zu ändern. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das letzte Mal in der Ausländerbehörde war. Das ist, also darüber kann man wirklich Theaterstücke schreiben, noch und nöcher. Ich denke, Jobcenter ist auch nicht viel, viel besser, aber das sind so die zwei Verwaltungsapparate, wo noch Bedarf ist. Ich weiß, beim Jugendamt zum Beispiel, die sind extrem bemüht. Speziell jetzt gerade für unsere Gruppe, weil da einfach wahnsinnig viel Bedarf ist an Wissen und an Methoden und an Möglichkeiten, an die Leute heranzugehen. Und ich glaube, Samir Biberovic kam jetzt gerade von so einem Seminar. Ich glaube, der könnte einfach ganz kurz selber mal berichten, wie das, was er da erlebt hat. Weil er meinte, es war sehr, sehr emotional. Also bei der Frage, wie weiter mit der Partizipations- und Integrationspolitik in Berlin, das ist ja irgendwie ein breites Feld. Also Bursika hat ja vorhin nochmal so das gesagt, ein Mensch will sich auch wohlfühlen. Das geht auch ein bisschen so in die Richtung, was Witold eben gesagt hat. Da glaube ich, ist irgendwann auch Zivilgesellschaft, also Gesellschaft insgesamt, gefragt. Und da haben wir immer gesagt, dieses Partizipations- und Integrationsgesetz kann Türen öffnen, aber es wird eben nicht diese Gesellschaft verändern. Es kann den Prozess befördern, dass Gesellschaft sich verändert, dass ein Partizipations- und Integrationsprozess beginnt, der aber einfach auch immer davon ausgeht, dass die gesamte Gesellschaft sich verändert. Und damit sind eben auch alle Menschen gefordert, sich diesem Prozess, sich auf so einen Prozess einzulassen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass dieses Partizipations- und Integrationsgesetz, was in wenigen Tagen Gesetzeskraft bekommt, große Anforderungen stellt an die Berliner Stadtgesellschaft, an die Migranten-Selbstorganisation. Das hat Tatjana Forner, glaube ich, eben nochmal sehr deutlich gemacht, dass es auch die Migranten-Selbstorganisationen sind, die jetzt hier wichtige Akteure und nochmal wichtigere Akteure sind als vorher, waren sowieso schon wichtig, an Politik, an Verwaltung, aber an Zivilgesellschaft insgesamt. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass uns eine große Chance gegeben ist, über die Debatte zum Partizipations- und Integrationsgesetz tatsächlich einen Kontrapunkt in diesen rassistischen Mainstream, der im Moment herrscht, in der öffentlichen Debatte, diesen Kontrapunkt zu setzen. Und es ist auch deutlich geworden, dass das nur wiederum Voraussetzung dafür ist, Rassismus insgesamt, diese Unterscheidung in ihr und wir in einer Gesellschaft, wer nimmt auf, wer ist Teil, wer ist nicht Teil, wer ist draußen, wer ist drin, dieses tatsächlich zu überwinden und dann eben nicht zu stigmatisierenden Bezeichnungen zu kommen in der ganzen Frage, wer wird gefördert, wer wird nicht gefördert, nicht daran festzumachen, wer hat welchen sozialen Status, wer hat welche Herkunftssprache, sondern an der konkreten Situation, dass dieses uns noch vor große Herausforderungen stellt, aber wir auf einem ganz guten Erkenntnisweg sind. Und mit diesen Ergebnissen würde ich dann diese Runde auch beschließen.